Aus Anlass des 68. Gründungstages der DVJK besuchten die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, Werktätigen in alle Kreise und Schüchtern und Jugendlichen die Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude. Ein Blumenkorb, geschickt vom Genossen Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und oberstem Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, lag vor den Bronzestatuen der Staatsführer. Gewidmet wurden weitere Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Inneren sowie Organe, Werke, Fabriken, Landwirtschaftsbetriebe und Schulen aller Ebenen der Stadt Pyongyang, wie auch der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Die Massen verneigten sich vor ihren Bronzestatuen auf dem Hügel Mansude. Vor ihren Bronzestatuen und Sonnenporträts in vielen anderen Orten Pyongyangs, wie der Kim Il-sung-Universität und allen Gebieten der DVJK, legten die Besucher Blumenkörbe und Sträuße nieder und bekundeten ihre Hochachtung vor ihnen.